Kapitel 1. Von Geburt aus bin ich Genfer, und meine Familie ist eine der vornehmsten dieses Kantons. Meine Vorfahren sind viele Jahre lang Ratsherren und Syndizi gewesen. Auch mein Vater hatte verschiedene öffentliche Ämter inne. Er wurde geehrt von allen, die ihn kannten, seiner Rechtschaffenheit und der unermüdlichen Aufmerksamkeit wegen, die er den öffentlichen Geschäften widmete. Er verbrachte seine jüngeren Jahre in der ständigen Beschäftigung mit den Angelegenheiten seines Landes, und erst gegen Ende seines Lebens dachte er daran zu heiraten und dem Staate Söhne zu schenken, die seine Tugenden und seinen Namen der Nachwelt überliefern könnten. Da die Umstände seiner Heirat seinen Charakter kennzeichnen, kann ich mich nicht enthalten, sie zu berichten. Einer seiner engsten Freunde war ein Kaufmann, der infolge von mancherlei Schicksalsschlägen aus blühendem Wohlstand in Armut geriet. Dieser Mann namens Beaufort war von stolzem und unbeugsamem Gemüt und fand es unerträglich, in derselben Umgebung, wo er einst wegen seiner Stellung und Prachtentfaltung berühmt gewesen war, nunmehr in Armut und Vergessenheit zu leben. Nachdem er alle seine Schulden in der ehrenvollsten Weise bezahlt hatte, zog er sich mit seiner Tochter nach Luzern zurück, wo er unbekannt und im Elend ein kümmerliches Dasein fristete. Mein Vater liebte Beaufort in aufrichtigster Freundschaft und empfand tiefen Schmerz über seine Zurückgezogenheit unter diesen unseligen Umständen. Er machte sich auch Kummer über den Verlust seiner Gesellschaft und entschloss sich, ihn aufzusuchen und ihn dazu zu überreden, mittels seiner Hilfe und Unterstützung das Leben wieder neu zu beginnen. Beaufort hatte wirkungsvolle Maßnahmen getroffen, um sich zu verbergen. Erst nach 10 Monaten entdeckte mein Vater seinen Aufenthaltsort. Überglücklich über diese Entdeckung eilte er nach dem Hause, das in einer schäbigen Straße nahe der Reuss lag. Als er hineinkam, traten ihm allein Elend und Verzweiflung entgegen. Beaufort hatte nur eine sehr kleine Summe Geldes aus den Trümmern seines Vermögens gerettet. Sie reichte jedoch aus, ihn einige Monate lang über Wasser zu halten. Inzwischen hoffte er, eine ehrbare Tätigkeit in einem Handelshaus zu finden und blieb mittlerweile untätig. Sein Kummer wurde immer tiefer und nagender, nun, da er Zeit zum Grübeln hatte. Und sein Gemüt ward schließlich in kurzer Zeit so davon überwältigt, dass er nach 3 Monaten, ohne sich noch aufraffen zu können, auf dem Krankenbett lag. Seine Tochter pflegte ihn mit der größten Zärtlichkeit. Aber sie sah voller Verzweiflung, wie ihre letzten Sparpfennige schnell zusammenschmolzen und dass es keine andere Aussicht auf Unterstützung gab. Aber Caroline Beaufort besaß ein Gemüt von ungewöhnlicher Prägung. Sie fand den Mut, der sie in ihrem Missgeschick aufrecht erhielt. Sie verschaffte sich einfache Arbeit, flocht Stroh, und es gelang ihr, auf diese und jene Art einen armen Lohn zu verdienen, der jedoch kaum zum Leben ausreichte. So vergingen einige Monate. Der Zustand ihres Vaters verschlechterte sich. Sie wurde fast ausschließlich durch seine Pflege in Anspruch genommen. Ihre Mittel schwanden. Nach 10 Monaten starb ihr Vater in ihren Armen, sie blieb als Waise und bettelarm zurück. Dieser letzte Schicksalsschlag war zu viel für sie, und sie kniete an Beauforts Sarge, als mein Vater ins Zimmer trat. Er kam wie ein Schutzengel zu dem armen Mädchen, das sich seiner Obhut anvertraute. Nach der Beerdigung begleitete er die Waise nach Genf und übergab sie der Fürsorge einer Verwandten. 2 Jahre darauf nahm er Caroline zur Frau. Als er Ehemann und Vater wurde, fand er seine Zeit so sehr von den Pflichten seines neuen Standes in Anspruch genommen, dass er viele seiner öffentlichen Ämter aufgab und sich der Erziehung seiner Kinder widmete. Ich war der Älteste und dazu bestimmt, sein Sorgen und Wirken zu übernehmen. Niemand konnte zärtlichere Eltern haben als ich. Meine Entfaltung und meine Gesundheit lagen ihnen ständig am Herzen, zumal weil ich einige Jahre lang ihr einziges Kind blieb. Aber ehe ich in meiner Erzählung fortfahre, muss ich ein Ereignis berichten, das sich zutrug, als ich erst 4 Jahre war. Mein Vater hatte eine Schwester, die er innig liebte und die frühzeitig einen Italiener geheiratet hatte. Bald nach ihrer Vermählung war sie ihrem Mann in seine Heimat gefolgt, und einige Jahre lang hatte mein Vater nur wenig Verbindung mit ihr gehabt. Etwa zu der Zeit, die ich erwähnte, starb sie. Einige Monate darauf erhielt mein Vater einen Brief von ihrem Gatten, der ihm seine Absicht mitteilte, eine italienische Dame zu heiraten, und deshalb meinen Vater darum bat, sich der kleinen Elisabeth, der einzigen Tochter seiner verstorbenen Schwester, anzunehmen. »Es ist mein Wunsch, sagte er, dass du sie als deine eigene Tochter ansiehst und dich völlig ihrer Erziehung annimmst. Das Vermögen ihrer Mutter ist ihr sicher. Dokumente darüber werde ich dir zur Aufbewahrung anvertrauen. Überlege dir diesen Vorschlag, ob du es vorziehen würdest, deine Nichte selbst zu erziehen oder sie unter einer Stiefmutter aufwachsen zu lassen. Mein Vater zögerte keinen Augenblick, sondern fuhr sofort nach Italien, um sein Pflegekind abzuholen. Oft habe ich meine Mutter erklären hören, dass die kleine Elisabeth, als sie zu uns kam, das schönste Kind war, welches sie je gesehen hatte, und sogar damals schon ein kleines, freundliches und liebevolles Wesen war. Der Wunsch, die Bande häuslicher Liebe so eng wie möglich zu knüpfen, veranlasste meine Mutter, Elisabeth als meine künftige Frau anzusehen. Ein Plan, den zu bereuen sie niemals Grund gehabt hat. Von dieser Zeit an wurde Elisabeth meine Spielgefährtin und als wir heranwuchsen, meine Freundin. Sie war folgsam und ausgeglichen und dabei doch fröhlich und spielerisch wie eine junge Lerche. Niemand konnte die Freiheit mehr genießen als sie und sich dabei anmutiger der Stimmung anpassen. Sie besaß eine reich begabte Fantasie. Ihr Äußeres spiegelte ihr Wesen. Ihre haselnussbraunen Augen waren von anziehender Sanftheit. Ihre Gestalt war leicht und behende, und obgleich sie den größten Anstrengungen gewachsen war, erschien sie als das zarteste Geschöpf von der Welt. Von regem und munterem Charakter empfand sie dennoch sehr tief und stark und war außergewöhnlich liebreich veranlagt. Ich bewunderte ihr Verständnis und ihren Geschmack, und es machte mir Freude, für sie zu sorgen. Niemals sah ich so viel Anmut in Gestalt und Gemüt mit so geringer Anmaßung vereint. Alle beteten Elisabeth an. Wenn die Dienstboten irgendetwas vorzubringen hatten, so geschah dies immer über ihre Fürsprache. Wir kannten keinerlei Uneinigkeit und Streit. Denn obwohl große Unterschiede in unseren Charakteren bestand, lag eben in diesen Unterschieden eine Harmonie begründet. Ich war ruhiger und ausgeglichener als meine Gefährtin, doch längst nicht so nachgiebig. Ich war weniger fleißig und nahm die Dinge nie so ernst wie sie. Dafür besaß ich jedoch mehr Ausdauer. Mit Wonne forschte ich Tatsachen des wirklichen Lebens nach, sie vertiefte sich lieber in die luftigen Schöpfungen der Dichter. Für mich war die Welt wie ein Geheimnis, das ich enträtseln wollte. Für sie war die Welt eine Wüste, die sie mit den Schöpfungen ihrer eigenen Fantasien zu bevölkern versuchte. Meine Brüder waren wesentlich jünger als ich. Dieses Übel wurde aber dadurch ausgeglichen, dass einer meiner Kameraden mir zum besten Freund wurde. Henri Clerval war der Sohn eines mit meinem Vater eng befreundeten Genfer Kaufmannes. Er war ein Knabe von ungewöhnlicher Begabung und Einbildungskraft. Ich kann mich noch erinnern, wie er mit 9 Jahren Märchen erfand, welche das Entzücken und Erstaunen seiner Kameraden hervorriefen. Seine Lieblingsbücher waren Romane, die von Rittern und romantischen Begebenheiten erfüllt waren. Schon als Knaben führten wir mit unseren Gespielen die Stücke auf, die er nach diesen Lieblingsbüchern zusammengestellt hatte und deren Helden Orlando, Robin Hood, Amadis und St. Georg waren. Es kann keine glücklichere Jugend als die meine gegeben haben. Meine Eltern brachten mir das größte Verständnis entgegen, meine Kameraden waren liebenswürdig und nett. Unser Lernen war niemals erzwungen. Auf irgendeine Art und Weise wurde uns immer ein Ziel vors Auge gerückt, dessen Erlangung wir fortwährend anstrebten. Diese Methode war uns der beste Ansporn. Nicht der Ehrgeiz, ihre Gefährten zu überflügeln, regte Elisabeth beim Zeichnen an, sondern ausschließlich der Wunsch, ihrer Tante eine Freude zu machen mit der eigenhändigen Darstellung einer Lieblingsszene. Wir lernten Latein und Englisch, damit wir die Dichtungen im Originaltext lesen konnten. Und da uns die Studien nicht durch Strafen verleitet wurden, gaben wir uns ihnen mit Freude hin. Was anderen Kindern eine Qual, war uns ein Vergnügen. Mag sein, dass wir nicht so viele Bücher lasen oder die Sprachen nicht so schnell lernten wie diejenigen, die nach den üblichen Methoden gedrillt wurden. Aber was wir lernten, prägte sich umso tiefer in unser Gedächtnis und unseren Verstand ein. Zu unserem heimischen Kreis gehörte auch Henri Clerval. Er ging mit mir zur Schule und verbrachte gewöhnlich den Nachmittag in unserem Hause, denn da er das einzige Kind war und der Gefährten entbehrte, freute sich sein Vater, dass er in unserer Mitte Gesellschaft fand, und wenn Clerval nicht da war, vermissten wir ihn sehr. Es macht mir Freude, bei den Kindheitserinnerungen zu verweilen, bevor das Missgeschick mein Gemüt unwiderruflich trübte und die leuchtenden Bilder einer glücklichen Jugend in düstere und bange Grübeleien über mich selbst verwandelten. In der Skizze, die ich von jenen Tagen entwerfe, darf ich jedoch jene Ereignisse nicht vergessen, die, obwohl sie damals unbedeutend schienen, mich dennoch unabwendbar Schritt für Schritt zu meinem späteren Elend führten. In dem Bemühen, das Entstehen jener Leidenschaft, die mir später zum Verhängnis wurde, vor mir selbst zu erklären, finde ich, dass sie wie ein Gebirgsfluss unbedeutenden und fast vergessenen Quellen entsprang, aber allmählich anschwellend wurde sie zum Sturzbach, der in seiner alles mitreißenden Wucht alle meine Hoffnungen und Freuden fortschwemmte. Naturkunde war die unselige Leidenschaft, die mein Schicksal besiegelte. Ich beabsichtige deshalb, in meiner Erzählung jene Tatsachen aufzuführen, die der Anlass zu meiner Vorliebe für diese Wissenschaft wurde. Als ich 13 Jahre alt war, machten wir alle einen Ausflug zu den Bädern bei Thonon. Die Unbill des Wetters zwang uns, einen ganzen Tag im Gasthaus zu verweilen. Durch Zufall fand ich dort einen Band der Werke von Cornelius Agrippa. Aus Langeweile fing ich an zu lesen. Die Theorie jedoch, welche er zu demonstrieren versucht, und die wunderbaren Geschehnisse, die er erzählt, wandelten meine Apathie in höchste Begeisterung. Neue Erkenntnisse schienen mir aufzugehen. Freudig erregt teilte ich dem Vater meine Entdeckung mit. Ich kann nicht umhin, an dieser Stelle hervorzuheben, wie viele Gelegenheiten die Erzieher versäumen, die Aufmerksamkeit ihrer Zöglinge auf nützliche Kenntnisse hinzulenken. Mein Vater sah flüchtig auf die Titelseite meines Buches und sagte: »Ach, Cornelius Agrippa, mein lieber Viktor, vergeude deine Zeit nicht damit. Das ganze Ding ist barer Unsinn.« Wenn mein Vater anstatt dieser Bemerkung sich die Mühe gegeben hätte, mir zu erklären, dass die Prinzipien und Beweisführungen Agrippas längst überholt und über den Haufen geworden seien durch die moderne Naturwissenschaft, deren Kraft viel stärker als die der alten war, nur ein Hirngespinst und Phantasterei ist, während die Stärken der neuen in der Wirklichkeit und Erfahrung begründet liegt, so hätte ich bestimmt den Agrippa beiseite geworfen. Ich würde wahrscheinlich meine angeregte Vorstellungskraft auf die rationelle Theorie der Chemie, die das letzte Ergebnis moderner Entdeckungen darstellt, gelenkt haben. Es ist sogar möglich, dass meine Gedanken niemals jenen verhängnisvollen Anstoß bekommen hätten, der zu meinem späteren Verderben führte. Aber der flüchtige Blick, den mein Vater in mein Buch geworfen hatte, gab mir nicht im geringsten die Sicherheit, dass er mit seinem Inhalt vertraut war. Ich fuhr daher mit der größten Begierde fort, zu lesen. Als ich nach Hause zurückkam, war es meine erste Sorge, mir die gesamten Werke dieses Autors zu beschaffen. Später kamen die von Paracelsus und Albertus Magnus dazu. Ich las und studierte mit Entzücken die wilden Hirngespinste dieser Schriftsteller. Sie erschienen mir als Kostbarkeiten, die nur wenige außer mir zu schätzen wussten. Und obgleich in mir oft das Verlangen aufkam, diese geheimen Wissensschätze meinem Vater mitzuteilen, hielt mich seine unbeschränkte Missbilligung meinem Liebling Agrippa gegenüber davon ab. Daher enthüllte ich nur Elisabeth meine Entdeckungen, unter dem Versprechen strikter Geheimhaltung. Es gelang mir nicht, ihr Interesse zu wecken. So musste ich wohl allein meine Studien weiterführen. Es mag sonderbar erscheinen, dass sich in unseren Tagen noch ein Schüler von Albertus Magnus findet. Aber in unserer Familie hatte sich bisher keiner mit der modernen Naturkunde befasst und ich selber noch nicht die Vorlesungen an den höheren Schulen Genfs besucht. Die Wirklichkeit bot daher meinen Träumereien keinen Halt. Mit größtem Eifer machte ich mich an die Suche nach dem Stein der Weisen und dem Lebenselixier. Dem Letzteren schenkte ich meine unbeschränkte Aufmerksamkeit. Reichtum war eher nebensächlich. Doch welchen Ruhm würde die Entdeckung mit sich bringen, wenn es mir gelänge, Krankheiten von dem menschlichen Organismus zu bannen und die Menschheit gegen das Sterben gefeit zu machen? Dies waren zudem nicht meine einzigen Visionen. Das Beschwören von Geistern und Dämonen war ein von meinen Lieblingsautoren großzügig gegebenes Versprechen, nach dessen Erfüllung ich eifrig suchte. Und wenn auch meine Beschwörungsformeln immer erfolglos blieben, so schrieb ich das Versagen eher meiner eigenen Unerfahrenheit zu als einem Mangel an Geschick oder an Wahrhaftigkeit bei meinen Lehrmeistern. Die Naturerscheinungen, die sich täglich vor unseren Augen abspielen, entgingen meiner Aufmerksamkeit nicht. Die Destillation und die wunderbare Wirkung des Dampfes, Vorgänge, über die meine Magier gänzlich unwissend geblieben waren, setzten mich in Erstaunen. Aber meine höchste Neugier wurde erregt durch Experimente mit einer Luftpumpe, die ich bei einem uns befreundeten Herrn vorführen sah. Die Unwissenheit der früheren Wissenschaftler in diesen und einigen anderen Punkten setzten ihr Ansehen bei mir herab. Aber da kein anderes System ihre Stelle in meinem Sinn einzunehmen vermochte, war es mir unmöglich, sie gänzlich zu verwerfen. Lieber gibt sich der Mensch einer falschen Erklärung hin, als jeglicher Erklärung entbehren zu müssen. Als ich etwa 15 Jahre alt war, hatten wir uns in unser Haus nahe bei Belrive zurückgezogen, wo wir ein sehr heftiges und furchterregendes Gewitter erlebten. Es näherte sich vom Jura. Der Donner rollte mit schrecklichem Getöse aus den verschiedenen Himmelsrichtungen. Solange das Wetter andauerte, stand ich unbeweglich und beobachtete mit Wonne seinen Ablauf. Wie ich nun an der Tür verweilte, sah ich plötzlich, wie ein Strom von Feuer aus einer alten und schönen Eiche, die etwa 50 Meter von unserem Hause entfernt stand, hervorbrach. Mit dem Blitz war auch die Eiche verschwunden. Nichts verblieb als ein versenkter Stumpf. Als wir ihn am nächsten Morgen genauer ansahen, fanden wir den Baum auf seltsame Weise zerschmettert. Sonst pflegt der Blitz die Gegenstände mit seinem Feuerschwert zu spalten. Hier war der mächtige Stamm völlig zersplittert und buchstäblich zu kleinen Holzfasern auseinandergerissen. Niemals habe ich eine so vollkommene Zerstörung erlebt. Der Untergang dieses Baumes versetzte mich in eine neugierige Erregung. Ich erkundigte mich bei meinem Vater eifrigst nach Natur und Ursprung von Blitz und Donner. Er erwiderte Elektrizität und beschrieb gleichzeitig die verschiedenen Wirkungen dieser Urkraft. Er konstruierte eine kleine elektrische Maschine, deren Polen er Funken entlockte. Er verfertigte auch einen Drachen mit einem Kupferdraht und einer Feder, die das elektrische Fluidum von den Wolken herunterholten. Dieser letzte rein wissenschaftliche Versuch vollendete die Entthronung von Cornelius Agrippa, Albertus Magnus und Paracelsus, die so lange als unbeschränkte Herrscher über meine Gedanken und Vorstellungen regiert hatten. Dennoch konnte ich mich nicht entschließen, mit dem Studium der modernen Naturwissenschaft zu beginnen. Diese Abneigung war durch die folgenden Umstände hervorgerufen worden. Mein Vater drückte den Wunsch aus, dass ich eine Reihe von Vorlesungen über Naturkunde besuchen sollte, ein Wunsch, dem ich freudig zustimmte. Irgendwelche Vorfälle verhinderten jedoch meine Teilnahme an diesen Vorlesungen, bis die Reihe fast beendet war. Die Vorlesung, die ich mit anhörte und die letzte oder vorletzte war, blieb daher völlig unverständlich für mich. Der Professor sprach mit der größten Geläufigkeit über Kalium und Bor, über Sulfate und Oxide. Begriffe, die ich mit keinerlei Vorstellung zu verknüpfen wusste. Und so wurde mir die Naturwissenschaft und Philosophie endgültig verleidet, obwohl ich immer noch Plinius und Buffon mit Vergnügen lese, Autoren, die meines Erachtens von gleichem Interesse und Nutzen sind. In diesem Alter war meine Hauptbeschäftigung die Mathematik und die mit ihr verwandten Wissenschaften. Ich war auch emsig im Erlernen von Sprachen. Mit Latein war ich völlig vertraut. Ich fing an, ohne Hilfe eines Wörterbuches einige der leichtesten griechischen Autoren lesen zu können. Englisch und Deutsch verstand ich vollkommen, als ob es meine Muttersprache gewesen wäre. Ich war kaum 17 Jahre alt, und Sie werden begreifen, dass meine Stunden voll mit dem Erwerb dieser Kenntnisse ausgefüllt waren. Eine andere Aufgabe fiel mir allmählich zu, als ich der Lehrmeister meiner Brüder wurde. Mein Hauptschüler, Ernst, war 6 Jahre jünger als ich. Er hatte von Kindesbeinen auf unter einer schwächlichen Gesundheit zu leiden gehabt. Elisabeth und ich waren seine ständigen Hüter gewesen. Er war von zarter Veranlagung und aller starken Anspannung unfähig. Wilhelm, der jüngste Sprössling in unserer Familie, war noch ein Kind und der lieblichste kleine Kerl in der Welt. Seine lebhaften blauen Augen, seine Grübchenwangen und seine einschmeichelnde Art riefen bei jedem Entzücken hervor. Das war unser häuslicher Kreis, aus dem Schmerz und Sorgen für immer verbannt schienen. Mein Vater überwachte gütig unsere Studien, meine Mutter nahm an all unseren Kinderfreuden teil. Keiner von uns besaß den geringsten Vorrang vor dem anderen. Befehlen war uns fremd. Nur gegenseitige Zuneigung ließ uns alle den leisesten Wunsch eines jeden erfüllen und ihm gehorchen.